Abschnitt 55 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Raubtiere fressen. Zeitlich und räumlich ist es noch weit zur Fütterung, und schon hört man das Getöse der Ungeduld. Tiger und Löwen brüllen, Schakale und Wölfe heulen, Jaguare und Leoparden fauchen. Das ist die Stille des Dschungels, dessen unheimlicher Lärm erst beginnt, wenn alles schweigt. Die Gitterstäbe schwächen der Töne bedrohliche Wirkung, schrecklich aber sind die Gesten der Tiere, die wissen, dass die Stunde ihrer Sättigung naht, ihre Erwartung ist Gier. In der Mitte der Halle steht der Handkarren mit Fleisch. Sie wittern ihn. Ein Tiger, seit langen Jahren hat er eine Höhle im Amurgebiet mit dem ersten Käfig des Berliner Raubtierhauses vertauscht, drückt sich an das Gestänge, starrt hypnotisiert in die Saalmitte. Mit nassem Tuch auf einer Stange kommt der Wärter heran, von außen den Fußboden zu scheuern, denn der soll jetzt Tisch sein. Auch unter dem Tiger muss gesäubert werden. Unrat liegt dort, aber Erich lässt sich keineswegs beiseite schieben, keinen Stoß verspürt er, rührt sich nicht, ist in die Richtung gebannt, aus der ihm Nahrung kommen muss. Der Riesenlöwe Leander, Klammer auf, laut Visitenkarte an seiner Wohnung stammt er aus Rhodesien, Klammer zu, ist gerade bei der Nachbarin zu Besuch. Die schaut ihn gar nicht an. Von einer Ecke des Zwingers rennt sie zur anderen, manchmal nach rechts, manchmal nach links sich wendend. Leander trottet hinter ihr, die Mähne hart an ihren Hinterteil gedrückt, und dreht sich rechts, wenn die Löwin die Drehung nach rechts macht, links, wenn die Löwin Direktion links nimmt, und wenn sie auf ihrem Rundgang innehält, um zu brüllen, dann bleibt auch er stehen, öffnet den Rachen, in dem Stalaktiten sind, und brüllt noch 10-mal lauter. Alle Tiere rennen im Kreise umher, immerfort im Kreise, immerfort im Kreise, befallen von Delirium tremens. Nur ein diskret schwarz-weiß gesprenkelter Leopard kauert ruhig an der Stelle, die vom Fleisch und von den Besuchern am entferntesten ist. Auf dem höchsten der künstlichen Äste, die den Käfig diagonal durchziehen, in die hintere Ecke der Zelle gelehnt. Er ist der einzige Reglose im ganzen Hause, das vom Fieber umherjagender, schreiender, hungriger Bestien erzittert. Der Wärter setzt den Speisewagen in Bewegung. Minderwertiges, aber gesundes Fleisch liegt darauf. Von Rind, Kalb und Pferd. Vom Zentralviehhof roh hierher geliefert. Kein Menschenfleisch, auch kein minderwertiges, nicht einmal ungesundes. Arme Tiere, wie würde es ihnen schmecken? Besser als in der Wildnis, wo sie den Menschen noch nicht kannten und nicht wussten, dass er ihresgleichen in lebenslänglichen Kerker sperrt und überdies zum Schauobjekt für Kinder und Müßiggänger macht. Blutige Klumpen von je 5 Kilo Gewicht sind auf dem Karren. Jedes der großen Raubtiere hat täglich, Klammer auf, außer Montag, der fleischlos, für Raubtiere also Fasttag ist, Klammer zu, auf 2 solcher Stücke Anspruch. Das wissen sie genau. Vom Tiger Erich an, der schon vor 30 Jahren im zoologischen Garten seine Lebensstellung antrat, bis zum Löwen Roland, der am 9. November 1921 hier das Licht der Welt erblickte. Wenn der Wärter die erste Portion zwischen die Stäbe zwängt, schlägt der Inhaber des Käfigs Pranken und Zähne in den Bissen, zerrt ihn nach innen und lässt ihn liegen, den zweiten zu erwarten. Der rhodesische Riesenlöwe äugt lüstern nach der Rinderrippe, die sich in das Gitter schiebt, aber er nähert sich dem Happen nicht, Er weiß, dass der für die Löwen bestimmt ist, deren irrem Lauf er seit Stunden gefolgt ist, den Rachen an ihren Hintern geschmiegt. Ungestört zieht die Dame, die den Herrscher der Tiere beherrscht, Klammer auf, sie heißt Shensi und ist in Leipzig geboren, Klammer zu, das erste Stück in einen Winkel ihrer Häuslichkeit, der als Speisekammer zu dienen scheint, und holt nun die anderen 10 Pfund ein. Leander jagt nach Hause ins Nachbarzimmer, und hinter ihm senkt der Wärter die Verbindungstür, indem er dem Publikum erklärt, sonst würde sie hineinkommen und ihm alles auffressen. Ach, majestätischer Leander, der Mensch muß dich schützen vor deiner Leipziger Nachbarin. Die letzten Illusionen zerstört der Bericht des Wärters, der sibirische Tiger zum Beispiel, der noch hinter den eng gekreuzten Stahlstangen eine grausame Drohung ist, dieser Gigant, der den Eingang des Saales bewacht, ist tuberkulös, hat Darmgeschwüre und sein rechtes Auge ist erblindet. Er, den man für blutrünstig hält, hat sich nur durch strenge Diät, Milch und Hefe so weit erholt, dass man ihm Kalbfleisch verordnen konnte. Einstweilen leckt er es bloß ab. Er hat keinen Appetit und ist altersschwach. Bald wird er den Gnadenschuss bekommen, und wenn er Glück hat, ausgestopft im Museum ausgesetzt sein der Neugierde, wie zu Lebzeiten. Oder aber, wenn er Pech hat, als Bettvorleger einer Nobelnutte dienen. Auch die anderen Bestien, mit Ausnahme der Hyänen, die ihre Ration rasant hinunterschlingen, beeilen sich nicht mit dem Fressen, sind sie doch jetzt des Besitzes sicher. Der Silberpuma aus Punta Arena rollt spielerisch die beiden Fleischklumpen mit Tatzen und Schnauze von einer Ecke in die andere und springt ausgelassen umher. Der junge Löwe Roland stellt Posen. Er stemmt die Pranke auf die ihm zugeteilten Fetzen eines Pferdeleibes, als ob es der Nacken eines besiegten Feindes wäre, und richtet sich empor wie ein Mensch vor dem fotografischen Apparat. »Klein Roland, wo hast du das her?« Frau Shensi aus Leipzig hat nun die 20 Pfund Rindfleisch in ihrer Vorratskammer geschlichtet und beschnuppert sie fachmännisch. Der abessinische Leopard, jener mit dem diskret schwarz-weiß gefleckten Fell, lässt sogar seine Menage an der Stelle liegen, wohin der Wärter sie geschoben hat. Noch immer sitzt er auf dem Baumstamm in der hinteren Ecke, dem lauten, widerlichen Treiben dieser Welt abgewendet. Es dauert lange, ehe die Tiere zu fressen beginnen, dann knacken ungeheure Knochen mit adäquatem Lärm auseinander. Und der Größe der Rachen entspricht die Vernehmlichkeit des Schmatzens. Im Kotter der Dingos, australischer Windhunde, schauen 3 Weibchen, Klammer auf, eine Mutter und 2 Töchter, Klammer zu, neidisch dem Männchen zu, das fast alle 4 Menüs verspeist. Manchmal nähert sich eine, um auch etwas zu schnappen, doch wenn das Dingo-Männchen drohend die Schnauze öffnet, weicht die Vorwitzige erschreckt zurück. Sie fürchten ihn, aber sie fürchten vor allem, seine Neigung zu verlieren, denn er ist mit allen 3 verheiratet. Um 4 Uhr hat die Fütterung begonnen. Erst gegen 6 sind die Fleischstücke verschwunden, die von den hungrigen Raubtierrachen und den hungrigen Raubtiermagen in einem Augenblick verschlungen werden könnten. Frisches Wasser läuft in die Tröge, und die Bestien saufen, räkeln sich faul auf der Erde oder geben sich ungeniert ihren Liebesspielen hin. Der schwarz-weiß gefleckte Leopard aus Abessinien hat eine Leopardin in seinem Käfig. Sie hat bereits ihre Mahlzeit verzehrt. Die des Männchens liegt noch unberührt da. Oben auf dem Baumstamm kauert er, streift das lebende Menschenfleisch und das tote Rindfleisch mit keinem Blick. Wird ihm das Weibchen sein Nachtmahl nicht wegnehmen? Warum frisst er nicht? Fragen Besorgte den Wärter. Ach, Der ist erst 3 Monate hier. Er hat noch nicht einmal einen Namen. Ganz scheu ist er, frisst nur bei Nacht, trinkt nur bei Nacht und liebt nur bei Nacht. Aber, fügt der Wärter zuversichtlich hinzu, er wird sich schon ändern. Dieser Leopard scheint das einzige anständige Wesen im weiten Umkreis zu sein, inmitten einer Welt, wo Löwen Pantoffelhelden und Löwinnen sächsische Hausfrauen sind, wo der Roland zum Poseur und der Dingo zum Haustyrann wird, wo der Tiger von Tuberkulose befallen wird und Milch trinkt, wo sich Raubtiere bei ihrem Fraß von Journalisten beobachten lassen müssen und bei ihrer Liebe von neugierigen Berlinerinnen. Mit welcher Verachtung der Leopard da oben sitzt. Er zeigt nicht Gier, nicht Geilheit und hat sich in Berlin noch nicht einmal einen Namen gemacht. Aber er wird, man kann der Prophezeiung glauben, sich schon ändern. Ende von Abschnitt 55. Gelesen von Klaus Missfeld.